Book 2 41 41 Orientasi Orientierung Di mana letak Departemen Perhubungan? Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Apakah Anda punya peta untuk saya? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Haben Sie einen Stadtplan für mich? Apakah di sini bisa memesan kamar hotel? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Di mana kota tuanya? Wo ist die Altstadt? Wo ist die Altstadt? Di mana katedralnya? Wo ist der Dom? Wo ist der Dom? Di mana ada museum? Wo ist das Museum? Wo ist das Museum? Di mana bisa membeli perangko? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Di mana bisa membeli bunga? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Di mana bisa membeli tiket? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Di mana pelabuhan? Wo ist der Hafen? Wo ist der Hafen? Di mana ada pasar? Wo ist der Markt? Wo ist der Markt? Di mana ada istana? Wo ist das Schloss? Wo ist das Schloss? Kapan mulai acaranya? Wann beginnt die Führung? Wann beginnt die Führung? Kapan acaranya berakhir? Wann endet die Führung? Wann endet die Führung? Berapa lama acaranya? Wie lange dauert die Führung? Wie lange dauert die Führung? Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Jerman. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht. Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Italia. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht. Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Perancis. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht. Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.